1D und 1E. Ja, das sehe ich auch so. Tja, schon krass, wie Digitalisierung das Leben und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Ja, nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben. Als Kind habe ich total gern Briefe geschrieben. Ich hatte sogar ein paar echte Brieffreunde und war immer total aufgeregt, wenn ich einen Brief bekommen habe. Heute... Wer schreibt denn heute noch Briefe? Ich meine, außer vielleicht der Oma und der Bank. Es gibt doch E-Mails oder Messenger. Das geht doch viel schneller. Gerade ins Ausland kann es ja manchmal 2 Wochen dauern, bis dein Brief ankommt. Und es ist viel günstiger. Ja, klar. Mit meinen Brieffreunden von damals schreibe ich mir inzwischen auch nur noch per Messenger. Das ist natürlich einfacher, aber ich finde das auch schade. E-Mails und Kurznachrichten sind so normal geworden. Es fehlt die Vorfreude auf eine Nachricht. Wenn ich früher einen Brief abgeschickt habe, dann war ich auch aufgeregt und neugierig auf die Antwort. Das ist schon etwas Besonderes. Außerdem sind Briefe viel romantischer. Liebesbriefe zum Beispiel. Man kann doch auch eine romantische Nachricht schreiben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Emojis, Bilder, GIFs oder du hinterlässt eine Sprachnachricht. Ich finde, da geht an Emotionen nichts verloren. Ja, aber bei Briefen gibt man sich mehr Mühe und macht sich mehr Gedanken darüber, was man schreibt. Das stimmt. Und besonders in Gruppenchats wird auch echt viel sinnloses Zeug geschrieben. Manchmal ist mir die Nachrichtenflut einfach zu viel. Und wenn dann noch mal was Wichtiges dabei ist, dann findet man die Nachricht zwischen den ganzen anderen Nachrichten nicht mehr wieder. Aber ich wollte eigentlich auch noch was zu dem E-Book-Thema von vorhin sagen. Ich habe mal gelesen, dass E-Books neue Probleme für das Thema Copyright mit sich bringen, weil man digitale Bücher viel leichter kopieren und verbreiten kann. Und deshalb sehen manche Schriftsteller und Verlage E-Books gar nicht so positiv. Ja, okay, das stimmt. Aber ich glaube, dass sich die Technik auch weiterentwickelt. Und wenn es einen guten Kopierschutz gibt, dann kann man E-Books nicht so ohne weiteres weitergeben. Wartet mal. Nochmal zurück zu den Messenger-Diensten. Zu dem, was du gerade über das Wiederfinden von Nachrichten gesagt hast, Mario. Ich finde nämlich, das stimmt so nicht. In den Gruppenchats kann man die Nachrichten ja auch taggen. Dann findet man die Themen schneller. Und bei den meisten Messenger-Diensten ist ja eh alles in der Cloud gespeichert. Da kannst du per Suchfunktion deine Nachrichten auch wiederfinden. Ja, schon. Aber das ist doch das Problem. Private Nachrichten werden auf irgendwelchen Servern und in Clouds gespeichert. Wer weiß, wer da alles mitlesen kann. Macht euch das keine Angst? Na komm, jetzt übertreibst du ein bisschen, oder Alina? Ich meine, das ist doch das Gleiche, als wenn du auf Facebook Fotos aus deinem letzten Urlaub postest. Die liegen auch auf irgendeinem Server. Naja, da hast du auch wieder recht. Apropos Fotos. Ich habe vor kurzem mal meine Fotoalben digitalisiert und auf meinem PC gespeichert. Das war super viel Arbeit, hat aber auch echt Spaß gemacht. Und hier, finde ich, hat die Digitalisierung viele Vorteile. Ich kann die Fotos in Ordner sortieren und besser wiederfinden, wenn ich zum Beispiel ein Foto aus einem bestimmten Jahr suche. Ja, und du kannst sie verschicken und mit Freunden teilen. Und du musst die Fotos, die dir geschickt werden, auch in den passenden Ordner tun. Also ich verliere den Überblick bei den ganzen Fotos, die ich digital habe. Es sind ja so viele. Ja, das geht mir auch so. Bei Fotoalben bin ich auch eher altmodisch. Ich habe auch mal versucht, mir digitale Fotoalben anzulegen. Habe es aber irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich mir die digitalen Fotos eigentlich nie anschaue. Ja, genau. Aber was natürlich praktisch an digitalen Fotos ist, du kannst sie bearbeiten und schlechte Fotos einfach löschen. Und aus den schönsten Fotos kann man dann wieder ein Fotobuch machen. Mir fällt da noch ein Bereich ein, der sich durch die Digitalisierung komplett verändert hat. Spiele. Wenn ich in der Bahn sitze, sehe ich andauernd Leute auf ihrem Handy spielen. Ja und? Machst du das etwa nicht? Na doch, klar. Aber eigentlich spiele ich viel lieber Brettspiele mit Freunden. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen out. Früher habe ich mit meinen Freunden andauernd Spieleabende gemacht. Wir saßen in der Küche, haben Wein getrunken und bis in die Nacht gespielt. Ach ja, ich erinnere mich. Ich war ja auch oft dabei. Aber ich wollte eigentlich noch was zu den Fotos sagen. Ein anderer Nachteil von digitalen Fotos ist doch, dass sie viel leichter verloren gehen können. Ich meine, was machst du, wenn du mal dein Handy verlierst oder dein Computer abstürzt? Dann sind alle Fotos und Erinnerungen weg. Ich finde nicht, dass das ein echtes Argument ist. Alina, ich habe dir schon so oft gesagt, dass du ein Backup von deinen Daten machen sollst. Und wenn du eine Sicherheitskopie gemacht hast, dann ist ein digitales Album viel sicherer als ein analoges. Ich meine, wenn du Kaffee über dein Fotoalbum schüttest, dann sind die Fotos auch verloren. Und noch ein Vorteil. In meine digitalen Fotoalben kann ich auch Videos reintun. Diese Erinnerungen passen in kein Buch. Da würde ich Mario recht geben. Aber was meint ihr denn zu dem Thema Handyspiele? Ich verstehe ja, dass es Spaß macht. Aber ich finde es schade, dass die Leute nur noch allein gegen ihr Smartphone spielen. Spiele sind doch eigentlich dazu da, dass man mit anderen zusammen ist und gemeinsam etwas Schönes macht, oder? Naja, aber bei vielen Online-Spielen spielst du ja auch schon gegen andere Menschen. Du kannst mit ihnen chatten oder sprechen. Das ist im Grunde das Gleiche, nur dass man nicht im selben Raum sitzt. Aber das ist doch nicht das Gleiche. Ich glaube, dass Online-Spiele so beliebt sind, weil du in andere Welten eintauchen kannst. Durch die Grafik oder wenn du Virtual Reality Brillen benutzt, dann ist es so, als wärst du tatsächlich in einer anderen Welt. So ein Gefühl können Brettspiele nicht erzeugen. Und viele Online-Spiele sind kostenlos. Brettspiele sind meist teurer. Nochmal zurück zu dem Argument, dass man auch bei Online-Spielen mit anderen Leuten kommunizieren und zusammenspielen kann. Mich erinnert das irgendwie an Online-Dating. Da chattet man auch mit anderen, schickt sich Fotos oder Likes. Aber das ist doch nicht das Gleiche, wie jemanden im echten Leben kennenzulernen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Dating-Apps finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ich kenne viele Leute, die damit schon gute Erfahrungen gemacht haben. Man kann erst mal abchecken, ob man die gleichen Interessen hat und ob man zueinander passt. Aber am Ende ist das Ziel ja auch, sich dann wirklich zu treffen, nachdem man sich erst mal online besser kennengelernt hat. Deshalb finde ich, dass dein Vergleich nicht passt, Julia. Ja, das finde ich auch. Ich glaube ja, dass solche Apps zum Beispiel für schüchterne Leute auch sehr praktisch sein können. Weil es ihnen vielleicht im Netz leichter fällt, jemanden anzusprechen, als in der Welt draußen. Ja, klar, das verstehe ich schon. Aber woher soll ich denn wissen, ob die Infos, die eine Person in ihrem Profil über sich schreibt, überhaupt stimmen? Ich meine, ihr wisst selbst, wie viel Quatsch im Internet geschrieben wird. Nee, also ich glaube, für mich wäre das nichts. Um zu wissen, ob jemand zu mir passt, muss ich die Person auch im echten Leben treffen und gucken, wie es sich anfühlt. Die große Liebe kann man sicher nicht im Internet finden. Ach Julia, du bist so romantisch. Aber das Leben ist nun mal kein Liebesroman. Wo bitte findet man denn die große Liebe? Die triffst du ja normalerweise nicht einfach mal eben an der Bushaltestelle. Aber falls doch, würdest du es auch nicht merken, wenn du die ganze Zeit auf dein Smartphone starrst und Spiele spielst. Ich habe übrigens mal gelesen, dass Online-Spiele vor allem für Kinder gar nicht so gut sind, weil Kinder beim Spielen auch gesellschaftliche Werte erlernen, zum Beispiel im Team kommunizieren und Regeln einzuhalten. Und das können sie nicht, wenn sie allein an ihrem Smartphone spielen. Okay, Julia, wir haben verstanden, dass du mal wieder einen Spieleabend machen willst. Sag mal, hat denn jetzt eigentlich irgendwer diese App zum Bestellen? Ich habe inzwischen wirklich Durst. Oh Mist, ich habe total vergessen, auf Senden zu drücken. Wir waren so ins Gespräch vertieft.